NDR Info. Das Hörspiel. Mit der heutigen Sendung möchten wir dem Schriftsteller Theodor Weißenborn, Autor zahlreicher Hörspiele, zu seinem 85. Geburtstag gratulieren. In vielen Stücken beschäftigt sich der Autor, der selbst unter anderem Psychologie studiert hatte, mit Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden. So verschafft er in seinem Hörspiel »Der Sündenhund« Einblick in die Innenwelt eines Jungen, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem der Stiefvater ihn bewusstlos geschlagen hatte. Wieder zu Bewusstsein gekommen, hält er sich für einen Zombie und verweigert sich jedweder Ansprache durch die Ärzte. Denn Zombies sprechen nicht, meint er. In der Rolle des Jungen hören Sie Katharina Thalbach. Regie führte Ulrike Brinkmann. Das Hörspiel wurde 1990 mit dem Hörspielpreis der Akademie der Künste ausgezeichnet. And they're coming to take me away, haha, they're coming to take me away, ho ho hee hee, haha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away. Home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes and they're coming to take me away. Der Sündenhund. Hörspiel von Theodor Weißenborn mit Katharina Thalbach. They're coming to take me away. They're coming to take me away. They're coming to take me away. Ich heiße Peter Küpper und bin ein Zombie, weil mein Vater mich totgeschlagen hat. Also, richtig tot bin ich nicht, ist ja auch klar. Weil Zombies, das sind welche, die sind nicht richtig tot und nicht richtig lebendig. Deshalb sind sie eben Zombies. Zombies sprechen auch nicht. Kein Wort. Sind total stumm. Nur hören können sie und sehen. Die hören und sehen alles, was passiert. Und essen können sie und scheißen. Müssen sie ja, weil sie sonst sterben, Logo. Und ganz schön schlau sind die. Ich auch. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich bin in der Uniklinik, Abteilung Zombie-Station. Mich haben sie mit dem Müllauto gebracht. Wie sie den Kipper entladen haben, bin ich den Abhang runtergekugelt. Da haben die Müllmänner mich gesehen und da haben sie mich gleich hierher gebracht. Ich sitze meistens im Bett und halte die Augen offen und die Ohren steif, damit ich alles ganz genau mitkriege. Außer mir sind noch drei Zombies hier. Einer heißt Paul Dernbach. Der stemmt sich immer gegen die Wand neben seinem Bett ganz fest, als ob er Angst hat, dass sie umkippt. Und dabei wird er ganz rot im Gesicht, wie ein Indianer. Wenn er nicht mehr kann, lässt er los und macht uff, wie Winnetou. Am Tisch sitzt der mit der Brille. Der studiert Mathe und heißt Oberholz. Aber sie sagen Kasparow zu ihm, weil er immer zu Schach spielt. Immer. Auch beim Essen. Der spielt gegen sich selbst. Macht einen Zug, dreht das Brett um, macht wieder einen Zug und so weiter. Bis er schachmatt ist. Aber richtig matt ist er nie, weil er immer gewinnt. Immer. Auch wenn er verliert. Ganz schön schlau. Und dann ist da noch der Herr Matusek. Zu dem sagen sie Opa. Der hat einen ganz kleinen, runzligen Mund wie ein Hühnerarsch und einen Stapel Schreibblocks, die schreibt er alle voll. Ich hab mal reingeguckt, wie er auf dem Klo war. Da hab ich gesehen, dass er Strafarbeit macht. Immer derselbe Satz. Ich weiß die Gründe nicht, ich weiß die Gründe schon. Immer dasselbe. Ich weiß die Gründe nicht, ich weiß die Gründe schon. Ich weiß die Gründe nicht, ich weiß die Gründe schon. Ich weiß die Gründe nicht, ich weiß die Gründe schon. 1000 Mal, 100.000 Mal. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Aber der bringt das. Nachts, also wenn das Licht ausgemacht wird um 10, da geht's ab und runter in die Leichenhalle. Da werden die Betten rausgeschoben und dann mit dem Aufzug im Schacht runter. Und da schieben sie uns in die Kühlfächer. Da schlafen wir dann. Das ist, weil Zombies sonst flüssig werden nachts. wenn sie nicht tiefgekühlt werden, wie Gurken. Die verwandeln sich dann in einen grünen Brei, der stinkt wie die Pest und fließt rechts und links aus dem Betten raus. Da ist dann die Kacke am Dampfen. Da hätte der Zivi ganz schön zu tun, wenn er das alles aufwischen muss. Genau weiß ich nicht, wie ich hergekommen bin. Bestimmt mit dem Müllauto, weil noch Platz in der Mülltonne war. Ich weiß aber nicht, wie ich da reingekommen bin. Das Müllauto kommt morgens um 7. Das habe ich gehört und gedacht, jetzt holen sie mich. Die hängen die Tonne auf und wumm, ping, flupp, ist die Tonne leer. Das habe ich gehört. Was dann war, weiß ich nicht. Weil ich habe nämlich ein Loch im Kopf. Ein großes, schwarzes Loch. Das ist wie mit den schwarzen Löchern im Weltraum. Was denen zu nahe kommt, alles, Satelliten, Raumschiffe, Menschen, Meteore, Kometen, Planeten, Raketen, das saugen die an mit unwiderstehlicher, magischer Gewalt. Das wird da alles reingesaugt. Schulter, futsch, futschikato, Antimaterie, alles weg, alles Antimaterie. Wenn ich will, kann ich jeden hinmachen. Ich sehe ihm ganz starr zwischen die Augen und dann flupp, ist er auch schon weg. Aber total astrein, wenn ich nur will. Zombies können das. Wenn ich zu Hause bin, da gehe ich in die Albert-Röder-Grundschule in Völklingen. Jetzt brauche ich nicht in die Schule. Jedenfalls nicht, solange ich auf der Zombie-Station bin. Früher, da haben wir bei der Oma in Rimschweiler gewohnt, meine Mutter und ich. Da war es schön. Da waren Kaninchen, da war mein Vater noch nicht da. Also mein Stiefvater. Mein Vater ist nämlich nicht mein richtiger Vater. Mein richtiger Vater ist mit dem Auto in Amerika. Mein Vater heißt auch nicht Küpper. Meine Mutter heißt Küpper. Nee, früher hieß sie so. Jetzt heißt sie Kaminski. Ich heiße aber weiter Küpper. Die Oma hat mir das mal erklärt. Sie sagt, meine Mutter ist ein Schlemiel. Das ist einer, wenn dem das Butterbrot hinfällt, da fällt es immer in den Sand und auf die beschmierte Seite. Wie meine Mutter mich geboren hat, hat mein Vater das große Muffensausen gekriegt. Da hat meine Mutter ihm von dem Geld, das sie gespart hat, ein Auto geschenkt. Und da ist er mit dem Auto ab nach Australien oder Kanada oder Amerika. Und dann hat meine Mutter ein anderes Kind gekriegt. Das war auch von einem anderen Mann. Das war vielleicht einer, der ist immer zum Zocken los. Dem hat meine Mutter auch ein Auto gekauft. Der hat auch Muffensausen gekriegt. Auf Raten. Und der ist auch gleich weg mit dem Auto. Wohin, wissen sie nicht. Und das Kind ist gleich gestorben, weil es nur 700 Gramm gewogen hat. Die Oma hat gesagt, das war auch besser so. Und meine Mutter soll bloß nicht heiraten und schon gar nicht den Kaminski, weil er ein Süffel ist. Da war ich 6 Jahre alt und bin in die Schule gekommen. Meine Mutter hat ihn dann aber doch geheiratet, weil der Kaminski ist Pole und hat bei Arbeit Saarstahl geschafft und dickes Geld gemacht. Und dem hat meine Mutter kein Auto geschenkt und deshalb ist er da geblieben. Der hat selber eins gehabt, einen Golf. Damit sind wir nach Spanien gefahren. Spanien war aber scheiße. Da hat erst der Wald gebrannt, dann ist das Hotel abgebrannt und unsere Sachen waren weg. Und mein Vater hat mich verhauen, weil ich hinten an der Autotür den Knopf nicht runtergemacht habe. Österreich war auch scheiße. Bad Leonfelden. Da hat's nur immer zu geregnet. Oh weia, da hatte mein Popo Kirmes. Meine Mutter hat mir aber nicht geholfen, wenn mein Vater mich verhauen hat. Auch als ich blaue Flecken hatte. Die hat nur immer dagestanden und sich die Hände gedrückt und gesagt, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Und mein Vater hat noch gelacht und gesagt, ach Gottchen sagen Lottchen. Vielleicht hat sie gedacht, mein Vater haut mit dem Auto ab. Und dann sitzen wir Mutterseelen allein in Italien, na soll er doch. Aber der hat immer einen ganz roten Kopf gehabt vom Obstler und hat immer gesagt, Böses gehört gestraft. Und manchmal, wenn kein Bier da war, da hat er ihr selber eine gehuscht. Da ist sie gleich los, Bier holen und dann war's gut. Ah, da ist der Zombiepfleger mit dem Zombie-Essen. Mal sehen, was es gibt. Hackfleisch mit Pommes, klasse. Jetzt kann ich wieder essen, weil ich wieder schlucken kann. Zuerst, wie ich hier war, konnte ich nicht schlucken. Da habe ich nur so im Bett gesessen und geradeaus geguckt und gedacht, ich bin tot. Und Tote reden nicht und essen nicht. Die haben den Löffel weggelegt. Und da haben sie mir einen Schlauch in die Nase gesteckt, den haben sie mit Pflaster an die Backe geklebt und durch den Schlauch haben sie mir Zombiebrei gegeben. Der hat nach gar nichts geschmeckt. Überhaupt nichts, konnte er ja auch nicht, weil ich nichts im Mund hatte, nur Spucke. Spucke schmeckt nach gar nichts. Zombie-Spucke. Der Brei geht durch die Nase in die Luftröhre, in die Speiseröhre und dann direkt in den Bauch. Künstliche Ernährung heißt das. Komisch, wie sie mir einen Schlauch reingemacht haben, da habe ich den Zivi angekotzt. Ich war eben doch noch nicht ganz tot. Tote kotzen nicht, nur Zombies kotzen. Die fressen Leichen, dann müssen sie kotzen. Ekel, Ekel. So, jetzt habe ich das Zombiefleisch gegessen. Jetzt lege ich mich flach in mein Zombiebett, damit mir nicht schlecht wird, und ziehe mir die Zombiedecke über den Kopf und liege schön warm in meiner Zombiehöhle. Und wenn mir einer was tun will, dann sauge ich den einfach an. Dann sauge ich ihn in das schwarze Loch, flupp, und verwandle ihn in Antimaterie. Dann ist er hin. Deshalb tut mir auch nichts weh. Alles, was weh tut, mache ich zu Antimaterie. Stöcke und Lineale und Bierflaschen und Aschenbecher, alles Antimaterie. Das ist die geheimnisvolle Macht der Zombies, die die Weltherrschaft antreten. Dann werden die Eltern entthront und müssen im Regen raus und den Kindern das Bier holen. Nee, kein Bier, aber Cola und Eis und Fritten. Und wenn sie nicht spuren, dann kriegen sie eins mit dem Lineal auf die Rübe. Das ist die Rache der Zombies, weil Böses gehört gestraft. Früher, also in der neuen Heimat, da war es ganz gut. Da hatte mein Vater noch Arbeit und meine Mutter hat bei Horten in der Buchhaltung geschafft. Da war mein Vater tagsüber nicht da, da ging es erst abends los und am Wochenende. Da hatten wir auch schon mal Besuch, ich auch. Der Paul und der Gerd waren mal da. Und mein Vater hatte einen in der Krone und hat angegeben wie 10 nackte Neger und jedem erzählt, dass er denselben Vornamen hat wie der Papst. So ein Scheiß. Da haben sie mir am nächsten Tag in der Schule einen Zettel an den Anorak gemacht und sind immer hinter mir her in der Pause, auf dem Hof und im Flur und haben gelacht und gerufen, nix Deutsch. Wie ich dann gemerkt habe, dass ich einen Zettel dran habe, habe ich gesehen, was da drauf stand. Auf dem Berge Krovacik, einer kleinen Baume wächst sich, himmelblau von Angesicht, Name sein Vergießmein nicht, Übergeschrift dem Veilchen, Untergeschrift Karol Kaminski. Das ist der Paul oder der Gerd gewesen. Weil die haben gewusst, dass mein Vater kein Deutsch kann. Scheiße. Mein Vater kann auch nicht dafür, dass er Pole ist und kein Deutsch kann. Und dann haben sie bei Arbeit 300 Mann entlassen und mein Vater war gleich mit dabei. Das ist bloß, weil er Pole ist, hat er gesagt. Aber meine Mutter hat gesagt, nee, weil du montags so oft blau gemacht hast. Ist ja auch wahr. Aber da hat sie gleich eine vor dem Ballon gekriegt, dass sie die Klappe hält und hat auf dem Klo gesessen und geheult. Mein Vater ist dann immer in Schlappen rumgelaufen und hat den ganzen Tag vor der Glotze gesessen und sich ein Bier nach dem anderen reingezogen. Und geschimpft auf die Tschakrew Niemetzki. Dann haben sie das Sideboard aus der Wohnung geholt und den Teppich und die Polstergarnitur, weil alles noch nicht bezahlt gewesen ist. Da war das Wohnzimmer leer wie eine Tüte. Und wir haben in der Küche gesessen. Das Auto haben sie auch abgeholt. Meine Mutter hat sich bei Horten Geld geliehen für die Miete. Da haben sie gefeuert, wie sie es in der Buchhaltung gemerkt haben, weil sie das Geld nicht zurückgeben konnte. Meine Mutter hat gesagt, die haben gesagt bei Horten, sie haben Verständnis. Sie soll sich eine andere Stelle suchen und ihnen jeden Monat 200 Mark zurückgeben. Dann geht die Sache in Ordnung. Das hat meine Mutter schriftlich unterschrieben. Da mussten wir raus aus der neuen Heimat, weil wir die Miete nicht bezahlen konnten und sind in die Kanonierstraße. Da war es echt scheiße. Bloß ein Zimmer im Hinterhaus mit Kochecke und ein Kabuff, wo gerade mein Bett reingepasst hat. Und kein Bad und das Klo eine Treppe tiefer. Da war ein Torweg und hinten der Schuppen, wo ich mein Fahrrad hatte und wo dann der Bonzo reingekommen ist. Oh Mann, jetzt muss ich wieder die Zombie-Kapsel schlucken. Wenn ich die nicht freiwillig schlucke, hält der Zombie-Pfleger mir die Nase zu. Er hat eine Glatze wie Kojak. Oder sie verpassen mir eine Zombie-Spritze. Homburger Bombe. Da ist schon besser, ich schlucke. Dann kann ich gut schlafen und merke nicht, wie sie mich ins Gefrierfach stecken. Die mache ich einfach zu Antimaterie, die Kapsel. Die rolle ich im Mund rum, dann konzentriere ich mich und dann schluck, zack, weg. Antimaterie. Was weg ist, ist weg und tut nicht mehr weh. Alles Antimaterie. Den ersten Tag, wo ich hier war, wollten sie alle wissen, was mit mir los ist. Da haben sie gefragt, wie ich heiße und wo ich wohne und wie alt das ich bin und welcher Wochentag ist und so. Ich aber habe keinem Pieps gesagt und sie bloß angeguckt. Das war interessant. Der Professor hat mich mit einem Gummihammer auf die Knie gehauen und angebrüllt und wollte mir Angst machen. Aber ich habe bloß umhergeguckt und mir die Medizinmänner genau angesehen. Die haben alle um mein Bett rumgestanden und palavert und schamanisch gesprochen. Der Professor hat gesagt, nun, die Herren Kandidaten, große Preisfrage, was ist das? Da haben sie alle geraten. Einer hat gesagt, Mutismus und einer Kartonie oder so ähnlich. Alles auf schamanisch. Und dann haben sie mich rausgefahren in ein kleines Zimmer hinten im Flur. Zum Heilkrampf, haben sie gesagt. Da haben sie mir ein Gummi zwischen die Zähne gesteckt und zwei Platten an den Kopf gemacht und dann weiß ich nicht mehr. Das ist alles in das schwarze Loch gesaust, so zzz, boing, zzz. Und ist auch gut, dass es weg ist. Und mir tut nichts mehr weh, gar nichts. Auch wenn ich an den Marterpfahl komme, macht auch nichts. Skalpieren auch nicht, tut auch nicht weh. Weil Zombies, die spüren keinen Schmerz. Die sind da total immun dagegen. In echt. Heute haben sie gesagt, jetzt, wo sie mit der Großmutter des Jungen gesprochen haben, ist alles klar. Es ist, weil etwas Schlimmes passiert ist. Da reagieren Kinder so und deshalb brauche ich auch keinen Heilkrampf, bloß Medizin. Der Zivi hat gesagt, es wäre gut, wenn er weinen könnte. Da hat er mich mit gemeint, so ein Quatsch. Zombies weinen nicht. Das muss der Zivi doch wissen, wo er Abitur hat. Und der Professor hat gesagt, er soll sich nicht einmischen, er ist nicht gefragt. Und wie sie weg waren, hat der Zivi mir Schokolade gegeben. Nougatnuss. Zombie-Schokolade. Meine Mutter, die hat mir auch schon mal Schokolade geschenkt. Die hat sie von Aldi mitgebracht. Sie hat nämlich eine neue Stelle gehabt, als Kassiererin bei Aldi. Aber da hat sie nicht viel verdient. Und sie haben auch noch den Fernseher abgeholt, weil der ist auch noch nicht bezahlt gewesen. Mein Vater, der ist dann abends immer los mit dem Koslowski. Der hat ihn um 6 nach der Arbeit abgeholt und dann sind sie zusammen los zum Bahnhof oder so. Und nachts um 1 musste meine Mutter ihnen noch eine Pulle rausrücken und sie haben bei uns weitergemacht. Oh Mann, die haben vielleicht einen Scheiß geredet. Der Koslowski hat gesagt, in Lodz wir auch immer gehabt viel Verkehr mit Geschlecht von Frau. So ein Scheiß haben die geredet. Und am Morgen hat der Koslowski unten in den Flur gekotzt und das ganze Treppenhaus hat gestunken. Und am Nachmittag hat mein Vater gesagt, er hilft mir jetzt immer bei den Schularbeiten. Erst habe ich gedacht, na gut, vielleicht will er Deutsch lernen, helfe ich ihm eben. Aber der hat mir vielleicht einen Scheiß beigebracht. Blume kommen von Blüchen, hat er gesagt, und wird sich mit H geschrieben. Und jetzt machen Satz mit Satzgegenstand und Satzaussage. Weißt du nicht, bist du zu dumm dafür? Will ich dir sagen, Satz mit Satzgegenstand und Satzaussage. Haus hat Fenster, da hast du Satz mit Satzgegenstand und Satzaussage. Lauter so ein Scheiß. Oh Mann, dem haben sie echt ins Gehirn geschissen und vergessen umzurühren. Dann hat er gesagt, er will mir das große Einmaleins beibringen, obwohl wir das in der Schule gar nicht gebraucht haben. Aber er, großer Rechenkünstler. Und jetzt, zack, zack, 8 mal 17, zack, zack, 4 mal 13, zack, zack. Und für jeden Fehler hat er mir eins mit dem Lineal rübergezogen. Immer mit der scharfen Kante. Auf die Schulter und den Rücken und die Arme und einmal auf den Kopf. Da ist das Ohr eingerissen und ich habe geblutet wie ein Schwein und bin 14 Tage mit einem Pflaster rumgelaufen, habe überall blaue Flecken gehabt. In der Turnstunde hat der Wallach, also der heißt Wallisch, das ist unser Turnlehrer, aber wir sagen Wallach, der hat gesagt, was ist denn mit dir los? Mach mal das Hemd hoch. Da hat er sich meinen Rücken angesehen und gesagt, wie ist das denn passiert? Und ich habe gesagt, ich bin die Treppe runtergefallen. Muss ja eine hohe Treppe sein, hat der Wallach gesagt. 5 Stockwerke, was? Und ich habe gesagt, ja, im Hinterhaus. Da hat er nichts mehr gesagt. Aber ich glaube nicht, dass er mir geglaubt hat. Ich habe gedacht, die gehen von selbst wieder weg, die Flecken. Sind sie auch, aber ich habe immer neue Flecken gehabt. 16 mal 9, zack, zack. Und dann, die Woche, wo wir schwimmen hatten, hat der Wallach gesagt, ob ich schon wieder die Treppe runtergefallen bin. Da habe ich gar nichts gesagt. Da habe ich gedacht, ich hau ab nach Amerika oder Australien als Sträfling oder so. Und da gründe ich dann eine Kolonie und komme mit einem dicken Auto zurück. Oder ich fahre zur Oma nach Rimschweiler. Das hat aber nicht geklappt. In Luisenthal hat der Schaffner mich schon rausgeschmissen, weil ich keine Fahrkarte hatte. Und ich musste das ganze Stück zu Fuß zurück und bin erst um 4 zu Hause gewesen. Oh weia. Da ist das dann mit dem Ohr passiert. Weil Böses gehört gestraft. Böses und Falsches, wenn man Fehler macht oder so. Zombies machen keine Fehler. Die sind fein raus, weil sie nicht sprechen können. Denn wer nichts sagt, der sagt auch nichts Falsches. Darum habe ich auch der Zombie-Ärztin nichts gesagt, wo sie unbedingt wissen wollte, was mit dem Hund ist und wie der heißt. Geht die feuchten Lehm an. Und was zu Hause ist. Familien halten zusammen, hat Oma gesagt. Wie Pech und Schwefel. Den Hund hat mein Vater mir geschenkt und ich habe mich gewundert, wo er mir doch sonst nie was schenkt und dem Koslowski sogar mein Fahrrad verkauft hat. Heimlich, ohne mich zu fragen. Das finde ich gemein. 2 Kästen Bier hat er dafür gekriegt und ich musste zu Fuß in die Schule und jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufstehen. Erst ist aber der Mann vom Jugendamt gekommen. Das war am Nachmittag bei den Schularbeiten. Der hat vor der Tür gestanden mit einer Aktentasche und hat gesagt, er muss meinen Vater sprechen, aber allein. Da hat mein Vater mich nach nebenan geschickt. Ich habe aber an der Tür gestanden, weil ich ein kleiner Kessel mit großen Ohren bin, das hat die Oma gesagt. Und da habe ich alles gehört. Er kommt vom Jugendamt, hat der Mann gesagt, und geht einem Hinweis nach. Prügelstrafe ist Körperverletzung und strafbar. Und na, da war mein Vater gleich auf 90 und hat rumgebrüllt. Er in Lodge, in Waisenhaus groß erzogen, hat er gesagt, da sie auch immer Prügel gekriegt und nichts zu essen und hat sich nichts geschadet, weil Böses gehört gestraft. Und Mann jetzt machen das wegkommen, raus und verschwinden, Schakrev Nemetzki. Der hat aber keine Angst gehabt, der Mann. Hat gesagt, mäßigen Sie Ihre Rede, Herr Kaminski, sonst wird Strafanzeige erstattet. Und hat gesagt, dann muss ich zum Amtsarzt und für Körperverletzung gibt's Gefängnis. Und dann kommt mein Vater nach Butzbach, na dann Prost. Und ob das jetzt in seinen besoffenen Kopf geht, Mann, da hab ich mich gefreut. Aber es hat mir auch leid getan, das mit dem Waisenhaus. Das war bestimmt scheiße. Ich habe gar nicht gewusst, dass mein Vater im Waisenhaus war. Jetzt sag bloß noch bei Patern. Der Herbert aus meiner Klasse, der war mal im Don Bosco-Heim in Neuwied, wo seine Eltern geschieden worden sind. Oh weia, da hatten sie einen Typ, hat er gesagt, wie ein Kirmesboxer. Puh. Mein Vater war dann ganz kusch. Am nächsten Tag ist er nach dem Essen weg und ich habe meine Ruhe gehabt. Wie er zurück ist, hat er den Bonzo bei sich gehabt. Den schenkt er mir, hat er gesagt. Den hat er vom Bahndamm geholt, aus dem Tierheim. Weil ich hab doch schon immer einen Hund haben wollen. Und der gehört jetzt mir. Das ist jetzt mein Hund. Der war vielleicht lustig, der Hund. Das war ein spitz gemoppelter Dobermann-Pinscher. Mit einem weißen Fleck überm Auge und Schlappohren. Der ist gleich an mir hoch und hat mich am Mund geleckt. Und ich wollte ihn mit ins Bett nehmen. Durfte ich aber nicht. Abends musste der Bonzo immer runter in den Fahrradschuppen. Da hat er dann den Mond angejault, weil der Hund vom Wolf abstammt. Und die Leute aus dem Haus auf der anderen Seite haben sich beschwert. Ich habe gar nicht gewusst, was los ist mit meinem Vater. Vielleicht will er ein neues Leben anfangen, habe ich gedacht. Ja, denkste. Wie wir wieder bei den Schularbeiten waren, hat er gesagt, Kinder schlagen verboten, da kann man nichts machen. Aber er jetzt immer Hund schlagen, wenn ich mache einen Fehler, weil Böses gehört gestraft. Da habe ich geweint und gesagt, er soll lieber mich schlagen. Nix da, ich dich nix schlagen, nur Hund. 3x9, zack, zack. Oh weia, da hat der Bonzo sie gekriegt. Der hat gar nicht gewusst, was los ist. Und wollte mir immer auf den Schoß und zur Tür raus und unter meinen Stuhl und hat vor lauter Angst im Zimmer rumgepieselt. Da hat er sie erst recht gekriegt. Ich hab aufgepasst, wie verrückt, dass ich nur ja keinen Fehler mache und hab das große 1x1 vorwärts und rückwärts gekonnt. Aber dann ging's meinem Vater nicht schnell genug. Zack, zack. Und ich hab doch wieder einen Fehler gemacht. Und der Bonzo hat sie wieder gekriegt mit dem Lineal und immer mit der scharfen Kante. Abends, spät vor dem Einschlafen, bin ich immer noch mal runter. Ich muss zum Klo, hab ich gesagt. Aber ich bin in den Schuppen und hab den Bonzo in den Arm genommen. Der hat so gewindelt und mir das Gesicht abgeleckt, weil ich geweint habe, klar. Da war ich ja noch kein Zombie. Der Bonzo, der hat bestimmt auch überall blaue Flecken, habe ich gedacht. Bei Hunden sieht man die bloß nicht. Unterm Fell. Die Zombie-Ärztin hat irgendwas rauskriegen wollen, was ich selber nicht weiß. Irgendwas mit dem Bonzo. Die hat sich bei mir ankötteln wollen. Sie heißt Frau Dr. Petermann, hat sie gesagt. Ist das nicht lustig? Weil ich doch Peter heiße und das ist ein schöner Name. Was Besseres ist dir auch nicht eingefallen, so ein Scheiß. Wenn nun einer Walter heißt, heißt sie dann Waltermann? Sie hat mir Sachen zum Malen mitgebracht. Papier und Ölkreide, weil alle Kinder gerne malen. Und ich soll mal ein Bild malen, das soll heißen Unsere Familie. Ich habe aber keinen Mucks getan und sie bloß groß angeguckt. Da hat sie das Tablett vom Tisch hingenommen, das Zombie-Tablett, und das Zombie-Geschirr runtergetan und mir das Tablett auf den Bauch gelegt. Und aus einem Kästchen hat sie ganz viele Püppchen aus Holz auf das Tablett gekippt. Alles durcheinander, wie wenn auf dem Flugplatz in Wien eine Bombe hochgegangen ist. Erwachsene und große und kleine Kinder und Männer und Frauen mit Besen und einer mit einer Ziehharmonika und jede Menge Tiere. Naja, was soll's. Ich habe mir die angesehen und dann habe ich den Mann mit dem Spazierstock hingestellt und eine Frau daneben gestellt, so eine mittelalterliche, und den Jungen mit dem Fahrrad und einen Hund und noch eine Frau, eine alte, aber weiter weg. Und dann habe ich nochmal hingeguckt und den Hund auf den Rücken gelegt. Der hat alle vier Beine in die Luft gestreckt und ich bin auf einmal schrecklich müde gewesen und habe die Augen zugemacht. Die hat mich aber nicht schlafen gelassen, die blöde Tussi. Warum ich den Hund auf den Rücken gelegt habe, hat sie gesagt. Und ich hätte einen Blackout gehabt, ob ich weiß, was das ist. Und ich soll mal versuchen, mich genau zu erinnern. Na klar weiß ich, was ein Blackout ist. Ein Blackout ist, wenn man Scheiß redet. Ich habe aber keinen Scheiß geredet. Ich habe nämlich überhaupt nichts gesagt. Und wer nichts sagt, der kann auch keinen Scheiß reden. Ist doch Logo. Und überhaupt, woran soll ich mich denn erinnern, wenn ich noch nicht einmal weiß, woran? Das kommt von dem E-Schock, hat der Zivi gesagt. Der hat gerade das Geschirr rausgeholt. Alles vom E-Schock. Wer noch keinen Dachschaden hat, davon kriegt er bestimmt einen. Da war die Zombie-Ärztin aber sauer. Davon verstehen sie nichts, hat sie gesagt. Und der Zivi hat wieder Worte gegeben. Und sie sind beide raus auf dem Flur und da haben sie weitergezankt. Da bin ich einfach in meine Zombie-Höhle gekrochen und hab die Augen zugemacht und mit meinem Pimmel gespielt. Wenn ich so müde werde, das kommt bloß von dem schwarzen Loch in meinem Kopf, weil das immer größer wird, was da alles drin ist. Ich muss bloß aufpassen, dass ich da selber nicht drankomme. Sonst geht's auf einmal flipp. Dann saugt das Loch mich an und dann bin ich selber weg. Eigentlich komisch, dass das nicht schon passiert ist. Nee, das ist eben der Trick von den Zombies. Zombies sind da immun dagegen, gegen die schwarzen Löcher. Die sind gegen sich selbst immun und können prima schlafen. Aber die sabbern im Schlaf, wie Hunde, wenn sie Leichen gefressen haben. Menschen fressen auch Leichen von Tieren. Deshalb muss ich mir auch immer zu dem Mund abwischen. Das ist, wie wenn ich den nicht richtig zukriege. Wenn mein Vater besoffen ist und auf der Couch gelegen hat, dann hat er auch immer gesabbert. Wie ein Zombie. Wie ein Zombie. They're coming to take me away. Das weiß ich alles von den Videos, die sie sich immer reingezogen haben. Weil mein Vater abends immer mit dem Koslowski los ist in die Kneipe. Da hat sich meine Mutter bei Aldi Geld geliehen für einen Videorekorder. Den hat sie meinem Vater geschenkt, dass er abends zu Hause bleibt. Da hat sie auch schon mal einen mitgetrunken. So ist es billiger, haben sie gesagt, und gemütlich. Da haben sie es sich gemütlich gemacht, auf der Bettcouch gesessen und sich die Videos reingezogen und Bier und Kroatzbeere. Die hat meine Mutter auch von Aldi mitgebracht. Ich wollte auch mitgucken, durfte aber nicht. Sehen habe ich nichts können, das Schlüsselloch, nur hören. Ah, da konnte ich mir schon denken, was los war. Die haben den Maneater gesehen. Das ist ein Menschenfresser mit einer Motorsäge. Damit sägt er den Leuten die Köpfe ab. Dann die Rache der Zombies und Liebesgrüße aus der Lederhose und in der Hölle ist der Teufel los. Das war gemütlich. They're coming to take me away. They're coming to take me away. They're coming to take me away. They're coming to take me away. Also, mit den Zombies, das ist so. Wenn die nicht richtig angekettet werden oder tiefgefroren, da geht ganz langsam der Deckel hoch. Echts, echts. Dann kommen sie aus ihren Särgen oder aus dem Mausoleum. Das ist eine unterirdische Leichenhalle mit Ratten und Mäusen drin. Dann entwickeln sie übernatürliche Kräfte und schieben meterdicke Steinplatten beiseite. They're coming to take me away. They're coming to take me away. Die meterdicken Steinplatten. Knirr, knirr, knirr, knirr. Millimeter um Millimeter. Das machen sie, wenn sie Menschenfleisch wittern. Dann kratzen sie an den Mauern der Leichenhalle und die blutigen Fingernägel brechen ab. Und dann kriechen sie durch den Lüftungsschacht und bringen Tod und Verbrechen über die Menschheit, weil sie abartige Gelüste haben und sich an Leichen vergehen. Die fressen die Eingeweide der Leichen und reißen den Toten das Herz aus dem Leib und stöhnen. Ganz grässlich. Wer weiß, was die sonst noch alles machen. Und töten kann man sie nur, wenn man ihnen einen glühenden spitzen Pfahl durch die Brust bohrt oder wenn man sie in ein Fass mit Salzsäure wirft. In einen grünen Glibber und schlürfen einen aus dem Anzug oder aus dem Nachthemd, bis ihnen schlecht wird. Dann werden sie mit dem Flammenwerfer verbrannt und dann werden sie zu Antimaterie. Dann hat die Menschheit endlich Ruhe. Und da konnte ich dann einschlafen. Mein Vater ist aber immer schlimmer geworden und meine Mutter hat auch was abgekriegt. Wenn kein Bier da war oder keine Kroatzbeere oder so. Nicht mit dem Lineal, aber mit der Faust, voll in die Mappe, dass sie ein Pfeilchen am Auge gekriegt hat. Da konnte sie dann bei Aldi erzählen, sie hätte sich gestoßen. Das sagt sie der Omi, hat sie gesagt. Da hat sie gleich noch ein paar reingekriegt in die vollen und ist nicht mehr runtergekommen vom Klo. Und mein Vater hat den Hammer geholt und die Klotür aufgebrochen. Genau weiß ich's nicht mehr. Weil ich dann tot war oder so und in der Mülltonne. Womp, peng, schlopp. Deshalb bin ich jetzt hier. Ist doch klar, dass die Müllmänner mich gefunden haben. Die gucken sowieso auf der Kippe, ob sie noch was gebrauchen können. Aber erst ist der Koslowski gekommen. Sich bedanken für Fahrrad, hat er gesagt. Und er hat einen Kasten Bier mitgebracht. Steht unten im Flur und den soll ich mal raufholen. Ich hab sofort gespurt, weil sowieso schon der Teufel los war und meine Mutter so schrecklich geweint hat. Und ich bin schnell runter, den Kasten holen. Da ist mir, wie ich ihn schon halb oben hatte, der Bonzo zwischen die Beine, der ist mir immer nach. Und da bin ich die Treppe runtergefallen mit dem Kasten. Aber in echt, das war ein fürchterlicher Krach und alle Flaschen kaputt. Jetzt schlägt er mich tot, habe ich gedacht, wie ich meinen Vater mit dem Hammer. Nicht den Jungen, hat meine Mutter geschrien. Und dann weiß ich nicht mehr, weil ich ohnmächtig geworden bin. Dann hat der Maneater mir den Kopf abgesägt und dann war auf einmal alles still, mucksmäuschenstill. Und ich hab geträumt, mein Vater hätte gesagt, gucken, ob noch Platz in Mülltonne. Da haben sie mich in die Mülltonne, womp, peng, schlopp, und jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich schon wieder alles vollgesabbert. Und das Taschentuch ist klatschnass. Wieso kriege ich denn den Mund nicht zu? Was Blödes. Alles nass. Ist egal. Zombies ist sowieso alles egal. Die haben kein menschliches Herz in der Brust und fühlen sich wohl in der Scheiße wie der Spatz im Pferdeköttel. Gestern Nachmittag, wie ich die Zombie-Kapsel geschluckt habe und wach geworden bin, hat auf einmal die Oma an meinem Bett gesessen und ich habe sie groß angeguckt. Das ist schön, dass es mir wieder besser geht, hat sie gesagt. Und essen kann ich auch schon wieder. Da hat sie mir Himbeersaft mitgebracht und Kuchen. Da bin ich bald wieder ganz gesund, soll ich mal sehen. Na gut, ich habe gedacht, ich sag mal am besten gar nichts, weil ich ein Zombie bin. Und Zombies können auch gar nichts sagen, auch wenn sie wollen. Einmal hat der Professor reingeguckt. Das macht er sonst nie. Ja, Frau Küpper, das ist schön, dass Sie da sind. Kann ich Sie mal unter vier Augen sprechen? Und Sie sind raus. Unter vier Augen, das ist immer interessant. Da haben Sie Heimlichkeiten. Ich bin gleich raus aus dem Bett und Ihnen im Flur hinterher, immer an der Wand lang. Und in gesichertem Abstand, klar. Da sind Sie in das Zimmer, wo immer die Tür offen ist, wo die Zombieärzte sitzen. Und von da ins Rektorzimmer. Ich habe auf der anderen Seite gestanden, in der Nische, wo die Duschen sind, und verdeckte Ermittlungen gemacht. Der Professor ist noch mal raus und hat gesagt, Kollege Fahrenholz, ach bitte, kommen Sie doch auch. Der ist dann auch ins Rektorzimmer. Dann ist einer mit einem Wägelchen vorbei und hat gesagt, du bist ja Barfußjunge, zieh dir mal Schlappen an. Dabei habe ich gar keine Schlappen. Zombies brauchen auch gar keine Schlappen. Die sind immer barfuß, wie Indianer, wenn sie verdeckte Ermittlungen machen. Nach einer Weile ist der Professor und der Zombiearzt rausgekommen und die Oma hinterher. Und ich bin hinter den Kübel mit dem Gummibaum und hab ganz vorsichtig die Blätter. Ganz vorsichtig. Der Professor hat ein ganz böses Gesicht gemacht, hat die Zähne zusammengebissen und sich mit der Faust in die Hand geschlagen. Und wie sie an mir vorbei sind, hat er zu dem Zombiearzt gesagt, den bringe ich hinter Gitter. Dann ist mir schlecht geworden. Mir ist so schlecht geworden, dass ich gedacht habe, jetzt kotze ich den Gummibaum an. Der ist dann voll Zombie-Kotze, so ein Mist. Und dann hat die Oma mich gesehen. Ja, Junge, was machst du denn hier? Jetzt aber mal schnell ins Bett, du erkältest dich ja. So ein Quatsch. Zombies erkälten sich nie. Nicht mal in der Leichenhalle, im Gefrierfach. Die sind total cool. Wie sie mich ins Bett gebracht hat, konnte ich kaum gehen. So schwindelig war ich und mir sind immer die Beine eingeknickt. Das kommt bestimmt von dem vielen Zombiebrei. Ekel. Die Oma hat mir dann den Mund abgewischt und gesagt, sie lässt mir die Tempo-Taschentücher da. Hier ist aber auch gar nichts, noch nicht mal Taschentücher. Und meine Mutter kommt mich auch besuchen, hat sie gesagt, wenn es ihr wieder besser geht. Im Augenblick kann sie nicht, weil sie ist ganz schlimm die Treppe runtergefallen und hat sich am Auge verletzt. Aha. Meine Mutter arbeitet auch jetzt nicht mehr bei Aldi, hat die Oma gesagt. Sie ist jetzt in Saarbrücken, in einem Haus, wo nur Frauen wohnen. Na schön. Jetzt ist meine Oma weg und ich habe ihr nichts gesagt, weil Zombies nicht sprechen können. Wenn die mal Besuch haben von ihrer Oma oder so und wollen ihr was sagen, da können sie nicht. Und wenn sie noch so viel sagen wollen, dann fährt die Oma weg und ist nicht mehr da. Nur die Tempotaschentücher sind noch da und der Himbeersaft und der Kuchen. Den verschlingen sie dann. Dann liegen sie ganz allein in ihrer Zombiehöhle und fressen den Kuchen auf und denken Sachen, dass einem ganz schlecht wird. Die sind total versaut. Wenn die Welt untergeht, bei Vollmond, die Toten aus den Gräbern steigen, da kommen sie aus ihren Särgen und suchen ihre Knochen. Das ist um Mitternacht, genau zwischen 12 und 1. Dumm, dumm, in der Geisterstunde. Da kommt ein Gewitter, wie noch kein Menschenauge es je erlebt hat, mit sündflutartigen Regenfällen. Und es kracht und donnert und blitzt. Und die Eule macht Schuh, Schuh, Schuh. Das ist der Totenvogel. They're coming to take me away. They're coming to take me away. Wenn Sie den hören, dann wissen Sie, dass Ihre Stunde geschlagen hat. Die Erde auf dem Friedhof wird ganz matschig von dem vielen Wasser. Dann strecken sie ihre verfaulten Arme aus den Gräbern und grapschen nach den Lebenden, um sie ins Reich des Todes hinabzuziehen. Schuhu, they're coming to take me away. Und der Wind jault mit Windstärke 10 und die Hunde pieseln vor Angst. Dann versammeln sich die Zombies auf dem Friedhof und kriechen durcheinander, weil jeder seine Knochen sucht und wimmeln im Schlamm, wie die Made im Speck. Sie werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann, wenn jeder seine Knochen zusammen hat, dann holen sie zum letzten großen Vernichtungsschlag gegen die Witwen und Waisen aus. Manche haben auch Fledermausflügel mit Krallen dran und Geierschnäbel. Damit reißen sie den Eltern der Kinder die Gedärme aus dem Bauch und fressen sie auf, dass es nur so schmatzt, schmatzt, schmatzt. Und die Polizei ist machtlos. Und zum Schluss ist dann nur noch ein großer Brei aus Würmern und Därmen. Ein einziger großer Zombie-Brei. Der wird immer größer und immer breiter und kriecht über die Erde und blubbert und gluckst und knallt wie Bubblegum und bedeckt die ganze Bundesrepublik, einschließlich West-Berlin. Dann kommen Soldaten mit Gasmasken und Flammenwerfern, aber die können auch nichts machen, weil die Flammen ersticken. Sauerstoffmangel. Dann kriecht der Brei in die Häuser und die Gefängnisse und die Gefangenen kommen raus und machen Randale und dann sogar in die Polizeistation und in die Kirche. Da muss der Papst dran. Der kommt sofort angedüst und küsst die Erde und hält dem Zombie-Brei wie eine Ausgeburt der Hölle sein großes flammendes Kreuz entgegen. Kann aber auch nichts machen, weil der Brei kommt überall durch. Durch die Kellerlöcher und den Schornstein und die Kanalisation. Ohne Gnade und Erbarmen. Alles umsonst. Der Bundeskanzler ruft dann den US-Präsidenten an, ob er eine Atombombe werfen darf, weil dann ist sowieso schon alles egal. Aber die Atombombe nutzt auch nichts mehr. Und die Wasserstoffbombe und die Neutronenbombe, weil der Brei ist sowieso radioaktiv verseucht und total immun und wälzt sich mit unwiderstehlicher Gewalt durch die Straßen. Da bleibt kein Auge trocken. Sogar die Hochhäuser versinken da drin. Die sind ganz klein, wie Streichholzschachteln. Und die Menschen sind Ameisen. Die werden alle in dem Brei verdaut und werden zu Zombie-Scheiße. Die rührt sich selber um und macht alles zu Antimaterie, bis überhaupt nichts mehr da ist. Alles weg. Kein Baum und kein Strauch und kein Stein auf dem anderen und keine müde Erdnuss. Und zum allerletzten Schluss, da frisst sich der Brei selber auf und muss abwechselnd immer kotzen und fressen und kotzen und fressen, weil ihm schlecht wird von sich selber und weil die Materie wird dann zu Antimaterie und die wird zu Anti-Antimaterie und die zu Anti-Antimaterie, zu Anti-Anti-Anti-Anti-Anti und das geht dann ewig so weiter, bis in die Ewigkeit. Das ist die Rache der Zombies, weil Böses gehört bestraft. Die Oma hat gesagt, wir können wieder bei ihr wohnen, in Rimschweiler, meine Mutter und ich. Und ich kann ein Kaninchen haben oder einen neuen Hund. Ich will aber keinen, weil Kaninchen werden geschlachtet und aufgefressen und Hunde vergiftet oder vom Auto überfahren, wie Igel. Ich habe mal einen gesehen in Rimschweiler, auf der Straße, wie Zombiebrei. Aber eigentlich ist es mir egal, ob ich einen Hund habe und ob sie den in die Mülltonne schmeißen. Weil ich bin ein Zombie und Zombies weinen nicht. Der Sündenhund. Hörspiel von Theodor Weißenborn. Mit Katharina Thalbach. Regieassistenz Michael Kirner, Schnitt Susanne Baltes, Ton Eduard Meyer und Alex Leser, Regie Ulrike Brinkmann.